An jenem Tage wird Jahwe mit seinem harten und großen und starken Schwerte den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, heimsuchen und den Drachen im Meere töten. An jenem Tage singt von einem lieblichen Weinberg, ich, Jahwe, bin sein Hüter. Alle Augenblicke wässere ich ihn. Damit sich niemand an ihm vergreife, will ich ihn nachts wie am Tage behüten. Zorn fühle ich nicht mehr. Fände ich nur Dornen, Gestrüpp, im Kampfe wollte ich darauf losgehen, alles in Brand setzen. Es sei denn, dass man sich in meinen Schutz begäbe, dass man Frieden mit mir machte, In Zukunft wird Jakob Wurzel schlagen, Israel blühen und treiben, dass sie den Erdkreis mit Früchten füllen. Hat er es etwa gepeinigt, wie er seinen Peiniger gepeinigt hat? Oder ward es hingemordet, wie seine Mörder hingemordet wurden? Nein. Durch ihre Verstoßung, durch ihre Entlassung rechtetest du mit ihr. Durch seinen heftigen Sturm hat er sie hinausgeschafft, als der Ostwind wehte. Darum wird damit die Missetat Jakobs gesühnt und wird das die volle Frucht seiner Entsündigung sein, dass er alle Altarsteine zerschlagenen Kalksteinen gleicht macht, dass sich Ascheren und Sonnensäulen nicht mehr erheben. Denn die feste Stadt liegt einsam, als eine entvölkerte und verlassene Stätte gleich der Steppe. Dort weiden und dort lagern Kälber und fressen seine Büsche ab. Wenn deren Zweige verdorren, werden sie abgebrochen, Weiber kommen herzu, zünden sie an. Denn es ist ein Volk ohne Einsicht. Deshalb erbarmt sich sein Schöpfer seiner nicht und sein Urheber begnadigt es nicht. An jenem Tage wird Jahwe Körner ausklopfen vom Euphratstrome bis zum Bach Ägyptens, ihr aber werdet einzeln aufgelesen werden, ihr Söhne Israels. An jenem Tage wird die große Posaune geblasen werden, dass alle, die sich in Assyrien verloren haben und die nach Ägypten verstoßen wurden, heimkommen und Jahwe auf dem heiligen Berge zu Jerusalem anbeten.